Erster am Pfingsttag waren alle zusammen an einem Ort. Zweiter plötzlich kam ein Geräusch vom Himmel. Es war wie ein starker Wind. Es füllte das ganze Haus, wo sie waren. Dritter, sie sahen etwas wie Feuerzungen. Diese setzten sich auf jeden von ihnen. Vierter, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in anderen Sprachen zu sprechen. Der Geist gab ihnen die Worte. Fünfter, in Jerusalem lebten Juden. Sie waren fromme Männer aus vielen Ländern der Welt. Sechster, als die Leute das Geräusch hörten, kamen viele Menschen zusammen. Sie waren erstaunt. Jeder hörte die Jünger in seiner eigenen Sprache sprechen. Siebter, alle waren sehr erstaunt. Sie sagten, sind diese Leute, die sprechen, nicht alle aus Galiläa? Achter, wie können wir sie in unserer Muttersprache hören? Neunter, Parther, Meder, Elamiter und Bewohner aus Mesopotamien, Judä, Kappadokien, Pontus und Asien. Zehnter, auch aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und Libyen bei Kyrene. Auch Römer, die hier lebten. Elfte, Juden, Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen über Gottes große Taten sprechen. Zwölfter, alle waren verwirrt und fragten sich, was bedeutet das? Dreizehnter, andere machten Witze und sagten, sie haben zu viel Wein getrunken. Vierzehnter, Petrus stand mit den 11 anderen Aposteln auf. Er sprach laut zu den Leuten. Fünfzehnter, diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist erst 9 Uhr morgens. Sechzehnter, das ist, was der Prophet Joel gesagt hat, 17. Gott sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist über alle Menschen geben. Eure Söhne und Töchter werden Gottes Botschaft sagen. Junge Männer werden Visionen haben. Alte Männer werden Träume haben. 18. Auch über meine Diener, Männer und Frauen, werde ich meinen Geist geben. Sie werden Gottes Botschaft sagen. 19. Ich werde Wunder im Himmel und Zeichen auf der Erde zeigen. Es wird Blut, Feuer und Rauch geben. 20. Die Sonne wird dunkel werden und der Mond wie Blut. Das geschieht, bevor der große Tag des Herrn kommt. 21. Jeder, der den Herrn um Hilfe bittet, wird gerettet. 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth war ein Mann. Gott zeigte euch, dass er ihn gesandt hat. Gott tat durch ihn große Taten, Wunder und Zeichen unter euch. Ihr wisst das selbst, Rasse 23. Gott hatte geplant, dass dies geschieht. Aber ihr habt Jesus getötet. Ihr habt ihn von schlechten Menschen ans Kreuz schlagen lassen. 24. Gott hat ihn aber wieder lebendig gemacht. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. 25. Denn David sagte über ihn, ich sah den Herrn immer vor mir. Er ist an meiner rechten Seite, damit ich sicher bin. 26. Darum war mein Herz froh und meine Zunge jubelte. 27. Auch mein Körper wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen. Du wirst deinen Heiligen nicht verwesen lassen. 28. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen, wenn ich bei dir bin. 29. Liebe Brüder, ich kann euch offen sagen, unser Vorfahr David ist gestorben und begraben. Sein Grab ist bis heute bei uns. 30. David war ein Prophet und wusste, dass Gott ihm versprochen hatte, einer seiner Nachkommen wird König sein. 31. Darum sprach er über die Auferstehung des Christus. Er sagte, dass Christus nicht im Totenreich bleiben wird. Sein Körper wird nicht verwesen. 32. Diesen Jesus hat Gott wieder lebendig gemacht. Wir alle sind Zeugen dafür. 33. Jesus ist jetzt bei Gott im Himmel. Er hat den Heiligen Geist vom Vater bekommen, wie versprochen. Diesen Geist hat er jetzt ausgegossen. Das seht und hört ihr. 34. David ist nicht in den Himmel gegangen. Aber er sagte, 35. Gott sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite. Ich werde deine Feinde besiegen. 36. Darum soll ganz Israel sicher wissen, Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. 37. Als die Leute das hörten, waren sie sehr betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun, Brüder? 38. Petrus sagte zu ihnen, ändert euer Leben. Lasst euch alle im Namen von Jesus Christus taufen. Dann werden eure Sünden vergeben. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. 39. Dieses Versprechen ist für euch und eure Kinder. Es ist auch für alle Menschen weit weg, die Gott ruft. 40. Petrus sprach noch viel mehr zu ihnen und sagte, lasst euch retten von diesen schlechten Menschen. 41. Viele Menschen nahmen seine Worte an und ließen sich taufen. An diesem Tag kamen etwa 3000 Menschen dazu. 42. Sie blieben bei der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sie brachen Brot zusammen und beteten. 43. Alle Menschen hatten großen Respekt. Die Apostel taten viele Wunder und Zeichen in Jerusalem. 44. Alle Gläubigen waren zusammen. Sie teilten alles miteinander. 45. Sie verkauften ihren Besitz und ihr Eigentum. Sie verteilten das Geld an alle, die es brauchten. 46. Jeden Tag waren sie zusammen im Tempel. Zu Hause brachen sie Brot. Sie aßen zusammen mit Freude und einfachen Herzen. 47. Sie lobten Gott und das ganze Volk mochte sie. Jeden Tag kamen mehr Menschen zu ihnen, die gerettet wurden.